willkommen zur Rios Wochensicht, die Ausgabe oder die Woche 24, 2013, Konsolenkrieg im Anmarsch. Ja. Die Sendung wird kurz und knapp diesmal wirklich, ja, weil es gab nicht viel Interessantes letzte Woche. Eigentlich ging es nach wie vor nur um die ja, NSA Spy Attacks gegenüber anderen Ländern und sogar gegen die eigenen Bürger in den USA. Google hat da oder deswegen jetzt einen Vorstoß gewagt, wo sich auch andere Firmen beteiligen daran, dass mehr Anfragen oder möglichst alle Anfragen eben veröffentlicht werden dürfen. Das bedeutet, es ist ja bisher so, Google hat ja schon seit geraumer Zeit solche Transparenzberichte veröffentlicht. Da darf aber Google nur bestimmte Sachen veröffentlichen. Ja, darf also keineswegs alle Anfragen damit reinlegen, weil es Bestimmungen gibt, die eben bestimmte Anfragen vollkommen anonym für die Dienste, für die Geheimdienste abgewickelt werden muss. Also das heißt, es darf noch nicht mal genannt werden, dass da eine Abfrage stattgefunden hat. Ja. Das will Google eben jetzt ändern mit diesem, ja, sagen wir mal, Schritt jetzt, mit diesem Druck, der da jetzt existiert. Da will Google jetzt durchsetzen, dass sie genauer veröffentlichen können, wie viele Anfragen denn von der Regierung gestellt wurden. Das ist ein heißes Eisen in den USA. Für uns ist es jetzt normalerweise, oder ich würde mal sagen, allgemein ist es mehr so eine Sache wie, ja, natürlich, man darf das doch sagen in einem freien Land. Ja, offenbar aber nicht. Jedenfalls dürfen das die Firmen nicht, die eben diese Anfragen bekommen von der Regierung. Und das will jetzt Google etwas ändern. Ob das dann letztendlich was bringt, also die Leute wissen dann halt eher, dass sie ausspioniert werden. Das ist eigentlich der einzige Nutzen daran. Vielleicht kommt dann halt auch mal jemand auf die Idee, dagegen auch juristisch vorzugehen. Ja, wobei jetzt gerade heute noch eine Meldung kam, dass eben die Dienste, dass eben die NSA und so weiter, sich nicht gebunden fühlen an die Verfassung. Diese, so wurde es offiziell gesagt, diese gelten nicht für die Geheimdienste, die Verfassung der USA. Okay, gut, wunderbar. Ich dachte, die wären da, um die Verfassung zu schützen. Ja, also es ist schon ziemlich kritisch. Ja, wenn die anfangen, die Verfassung zu ignorieren, dann ja, müsste man eigentlich diese Dienste abschaffen. Denn dann sind die vollkommen außer Kontrolle geraten und halten sich nicht mehr an die Menschenrechte und an freiheitliche Werte, sondern sind vollkommen außer Kontrolle und möglicherweise steht da dann auch die Frage im Raum, inwiefern die Regierung denn dann wirklich noch die Kontrolle hat, wenn die Geheimdienste hier sich offenbar an überhaupt keine Gesetze mehr halten müssen. Der Erfinder des World Wide Web, Tim Berners-Lee, der sieht das ähnlich und sagt, dass die NSA-Überwachung ein Eingriff, ja, in die Menschenrechte, in die, so wie hat er es ausgedrückt, Basic Human Rights ist. Ja, also eine Infiltrierung der grundlegenden Menschenrechte und da kann man eigentlich nur kopfnicken zustimmen. Ich habe den Artikel verlinkt, ich möchte da jetzt gar nicht so weit darauf herumreiten, denn das habe ich ja letzte Woche schon getan. Ja, deswegen ist das jetzt am besten, wenn ihr einfach mal auf diesen Link geht und euch diesen Artikel mal anliest. Es ist schon sehr interessant, was Berners-Lee zu sagen hat. Und den kann man eben nicht so leicht mundtot machen auch, ja. Ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft, Sir Berners-Lee, ist es ja immerhin so. Oh, ja. Okay. Und ja, die, weil wir gerade dabei sind, Großbritannien hat sich auch nicht mit rumbekleckert. Die haben nämlich auch illegal die G10 oder G20 Staatschefs abgehört bei einer bei einem Meeting. Wobei, ehrlich gesagt, wenn Staatschefs abgehört werden, ich weiß nicht, das wiegt bei mir nicht ganz so schlimm, wie wenn man Privatpersonen abhört. Ja, ich meine, dass irgendjemand abgehört wird von und Informationen beschafft werden auf zwielichtigen Wegen durch Geheimdienste, das kann man sich wohl an einer Hand abzählen, denn sonst würde es keine Geheimdienste geben. Ja. Vielleicht ist auch die Frage, warum gibt es eigentlich Geheimdienste? Ja, das sind so grundlegende Sachen, Fragen, die jetzt im Moment auftauchen, wo man vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ob solche Systeme denn noch kontrollierbar sind. Gut, damit will ich das Thema dann auch mal bewenden lassen. Es ist in der Presse schon viel darüber gesagt worden. Ich habe letztes Mal auch alles eigentlich darüber schon gesagt. Nur die letzten neuen Erkenntnisse wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja. Ob das jetzt das Ende, der Tod der Demokratie ist, so wie wir sie kennen, ja, kann ich nicht sagen. Wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen. Ja. Tod ist allerdings Symbian. Denn Nokia setzt jetzt voll und ganz auf Windows und gibt Symbian hier ja die letzte Reise vor. Das war's mit Symbian. Ob hier die Wahl von Windows Phone für Nokia wirklich gut war, das wird sich dann erst noch zeigen. Die Verkaufszahlen gehen ja dramatisch zurück bei Nokia, während andere Hersteller da sehr stark steigen. Ja, im Prinzip ist der Markt unter Kontrolle von iPhone und also von iOS und Android. Ja, diese beiden Systeme. Windows spielt sich da nur im unteren einstelligen Prozentbereich ab und damit eben auch die Nokia-Handys, ja, die Smartphones. Da ist eben wirklich die Frage, was passiert jetzt da? Und ja, das letzte Symbian-Telefon war dann eben das 2012 vorgestellte 808 PureView, ja, mit dieser lächerhaften 41 Megapixel Kamera, die, naja, brauchen wir nicht drüber zu reden, ja, Megapixel waren. Ja, wir haben das Telefon mit der höchsten Auflösung, ja, aber die Bilder sind dann natürlich von der Qualität her auch nicht besser als eine 10 Megapixel Kamera, weil eben es eben nicht nur Megapixel geht, sondern eben auch um die Optik der Kamera. Aber egal. Das wird dann also das letzte sein und die anderen werden alle dann mit Windows Phone ausgeliefert werden. Wunderbar. Oder auch nicht. Das wird sich dann zeigen. Die Google Glass Datenbrille hat ja für großes Aufsehen gesorgt, obwohl sie ja nicht mal offiziell erhältlich ist. Nur Tester, die sich lange vorher registriert haben, haben ein solches Exemplar bekommen. Dennoch hat es für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt und ist jetzt auch noch sehr stark in der Diskussion. Oft wird eben genannt, dass das Aussehen dieser Datenbrille einfach nicht für den Massenmarkt geeignet ist, weil es zu auffällig ist. Ja. Wie auch schon Sergey Brin gesagt hat, die Möglichkeit, dass so etwas in einer Kontaktlinse geht, ja, das wäre durchaus machbar und auch wahrscheinlich und würde wohl auch in nächster Zukunft umgesetzt werden. Und da hat er recht, denn tatsächlich ist so, dass hier einige Firmen daran arbeiten, so etwas als Kontaktlinse zu machen, quasi ein Bildschirm in einer Kontaktlinse. Eine Schweizer Firma bietet bereits da Linsen an, ja, die eine Elektronik beinhalten, um zum Beispiel den Augendruck zu messen. Ja. Und offenbar auf dieser Grundlage gehen jetzt einige Firmen daran, quasi ein Mini-LCD-Display oder LED, wenn man so will, die dann eben ja direkt auf dem Auge liegen, natürlich vor dem neben dem Auge, so dass diese nicht durchsichtige logischerweise, dass dieser nicht durchsichtige Bildschirm dann eben nicht das Gesichtsfeld stört, ja, aber dadurch wird natürlich in die Pupille direkt etwas reinprojiziert, nämlich ein Bild, und so hat man dann einen Monitor quasi in der Kontaktlinse. Der muss dann natürlich wireless verbunden sein mit dem Gerät, der das dann eben Daten empfängt. Das könnte zum Beispiel ein Smartphone sein, ein Android-Gerät beispielsweise, so dass man hier eben nur noch den Bildschirm hat. Ja, ein Problem gibt's da bis jetzt. Eine Kamera ist da natürlich nicht integriert und das wird auch so einfach nicht möglich sein, weil eben hier kein Platz ist, auf so einer Kontaktlinse für eine Kamera drauf zu machen, so ein CCD-Chip und so weiter, und eine Linse muss ja auch drauf. Aber man kann sicherlich dann erwarten, dass irgendwo eine kleine Ansteckkamera, die gibt's ja schon, zum Beispiel für die Krawattennadel oder für die Hemdtasche, das kann man ja schon bei verschiedenen Anbietern kaufen, ja. Das Einzige, was dann eben ist, die müssen kompatibel sein mit dem Android-Gerät beziehungsweise mit der Kontaktlinse, je nachdem, ob das dann direkt da dran geht. Ich würde sagen, das läuft dann übers Android-Gerät und ja, somit hätte man dann quasi eine Google Glass ohne Brille, sondern eben als Kontaktlinse. Ist sehr gut. Das wäre dann auch der Durchbruch auf jeden Fall für den Massenmarkt, würde ich mal sagen, denn da kann man sich dann wesentlich besser durch die Stadt bewegen. Ich meine, mir macht es nichts aus, ich werde die Brille, sobald sie erhältlich ist, auch sofort kaufen. Ja, mir macht es nichts aus, ich renne auch so schon rum, dass jeder gleich merkt, dass ich hier ein Geek bin oder so. Ja, das interessiert mich aber überhaupt nicht. Ich will die Hightech nutzen. Und mittlerweile sieht es so aus, dass ich hier in der Stadt rumlaufe und dauernd aufs Handy schaue. Ja. So ein paar Laternen, die waren schon ziemlich nah bei mir. Und da wäre ich froh, wenn ich die Google Glass, diese Datenbrille jetzt endlich hätte. Dann kann man sich nämlich auch noch auf die Straße konzentrieren. Und ja, ich bin multitaskingfähig. Und ja, ich sag's, glaube ich, zum 20. Mal. Ein Head-Up-Display im Auto möchte ich nicht mehr missen. Ja. Habe ich eins im Auto und das ist sowas von genial. Das ist also deutliche Sicherheitsverbesserung, weil man eben konzentriert sich auf die Straße und sieht auf der Straße quasi dann das eingeblendet ins Gesichtfeld sozusagen dann eben Geschwindigkeit und andere Fahrzeugdaten. Man braucht nicht mehr den Blick von der Straße wegzuwenden. Gut. Rund geht's oder rund ging's bei der E4. Ja. E4. Ha. Ja, so ist das, ne? Dieses Upgrade. Naja, so arg hat Sony jetzt die E3 noch nicht unter Kontrolle. Es ist natürlich die E3 und es geht um die PS4 und um die Xbox One. Ja. Und hier hat jetzt Sony erstmal ein deutlicher Vorteil errungen. Ja. Der Konsolenkrieg hat begonnen. Die PS4 unterbietet die Xbox One um $100. Das heißt, $399 wird die PS4 kosten, $499 die Xbox One. Und das wird auch dann in Euro sein. Das wurde auch gleich schon bei der Pressekonferenz gezeigt. 399 Euro. Ne? Wir müssen ja immer ein bisschen mehr zahlen. Trotz Steuern etc. Mit uns kann man es ja machen. Noch schlimmer sind die Armen in Großbritannien dann. Die müssen gar 349 Pfund zahlen. Also noch mehr, die Armen. Und ja, es wurden dann noch andere Ankündigungen gemacht, die alle gegen Microsoft schießen. Da hat Sony also deutlich gesagt, dass es eben die Spiele ganz normal zu verleihen sind. Sie bleiben bei dem alten System, ja, und man muss nichts registrieren etc. Ja, Es soll sogar Regionalcode frei sein, die PS4, was viele Importspieler freuen würde und damit auch gleich vorneweg die Xbox One eben, ja, was soll man sagen, aus der Kaufentscheidung rausnehmen wird. Und so weiter und so weiter. Auch die Datenschutzbedenken wurden da angesprochen und also Sony hat da schon deutlich reagiert auf die Vorstellung von der Xbox One und hat alles, was kritisiert wurde an der Xbox One, gesagt, das wird es bei der PS4 nicht geben. Wenn es der Wahrheit entspricht, werden sich viele Gamer freuen und jetzt ist natürlich der Konsolenkrieg eröffnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Xbox One weiterhin bei einem Preis von $499 bleiben wird. Die wird sicherlich nochmal runtergesetzt werden, noch bevor die überhaupt erschienen ist. Und vielleicht bessert auch Microsoft in diesem System nach, dass da vielleicht doch noch ein bessere Möglichkeiten gibt, Spiele zum Beispiel den Bekannten auszuleihen mal. Ja. Und so weiter und so weiter. Also, ist schon eine interessante Geschichte. Ja. Der Konsolenkrieg ist dann eben, wie gesagt, eröffnet. Und zwar wird der ziemlich heiß. Ja, ziemlich heiß. Denn so wie das jetzt hier schon am Anfang abgeht, ja, zwischen Sony und Microsoft, so schlimm war das damals bei der PS3 nicht. Ja, hier treffen die zwei jetzt volle Kanne aneinander. Und tja, das wird auch bei den, wie sagt man, bei den Normalos, ja, bei den normalen Benutzern dann eben abfärben. Und Sony, Microsoft und Nintendo natürlich, ja, haben sich da schon immer sehr stark bekriegt. Nintendo, was ist eigentlich mit Nintendo? Ja? Nintendo war zu früh mit der Wii U. Ja? Die sind noch nicht mal erwähnt worden, hier in allen Berichten nicht mal erwähnt worden. Und das Problem ist, es geht momentan eben PS4 gegen Xbox One und keiner redet mehr von der Wii U. Weil die Wii U ist ja schon vorhanden, die ist schon draußen, das ist nichts mehr Neues. Ja. Und wo ist die neue Konsole von Nintendo, fragt man sich jetzt. Ja. Es ist wirklich schlimm gewesen. Es wurde zu früh gelauncht, würde ich sagen, diese Wii U. Sehr, sehr schade. Weil jetzt sind sie weg aus dem Konkurrenzkampf erstmal. Das muss man ganz klar einsehen. Ich bin ja Nintendo-Fan, aber man muss hier ganz klar sagen, also das wird nicht mehr laufen, so wie mit der Wii. Ja. Damals war es ganz, ganz anders. Da hab ich noch das gesehen auf der E3 auf der Konferenz und habe die ganzen Pressekonferenzen von den jeweiligen Firmen angeschaut. Und da war mir sofort klar, auch wenn alle da gesagt haben, ich glaube, das müsste irgendwie noch in einer alten Rios-Wochensicht-Ausgabe auch sein, ja, in einer uralten. Da war mir sofort klar, dass Nintendo mit der Wii U mit der Wii erstmal davonziehen wird. Ja, das war klar. Sony hat sich damals bei der Pressekonferenz dermaßen blamiert bei der Vorstellung. Ja, dermaßen blamiert. Ne? Ich sage nur Ridge Racer. Ja, peinlich ohne Ende. Ja. Und bei Microsoft sah es auch nicht viel besser aus. Alles war beim Alten, nichts Neues. Ja, langweilig ohne Ende, keine Zukunft. Wunderbare Grafikdemos haben Spieler nicht haben nicht alle Spieler ja, als Anlass genommen, dann in Träume zu schwelgen, sondern im ganzen Gegenteil, die sagen, ja, oh, toll, und ich möchte jetzt eine neue Konsole haben. Toll, dass sie so gute Grafik darstellen kann, wunderbar. Ja, was ist hier, ne? Neue Innovationen möchte ich. Zack, nicht das Alte, nicht Metal Gear Solid 5000, ja, und Resident Evil 20, sondern ich möchte Neues. Und das Neue kam dann mit der Wii, als die vollkommen neue Art der Steuerung vorgestellt wurde. Ja, die kam von Nintendo. Ja, dass wir alle so rumfuchteln vor den Dingern und die kamen vor Kinect und die kamen vor PlayStation Move. Das waren alles Notlösungen, die da dann kamen, ja, von Sony und Microsoft, weil sie gesehen haben, oh. Ja. Und diese Kopie, was dann noch in dem Controller, mit einem Controller gemacht wurde bei der PS3, das war auch noch eine Sache mit diesen Sensoren, ja. Und also mit diesen Tilt-Sensoren, das war ja auch nochmal der absolute Hammer. Und das war wirklich schon dermaßen peinlich und frech. Da war es die zwangsläufige Folge. Nintendo wird die Marktführung übernehmen. Und das wurde auch, das war auch so. Und die haben da richtig, es ist richtig eingeschlagen. Nintendo war weit vorne, ja. Klar, natürlich, Nintendo hat gesagt, es kommt nicht auf die technische Leistung an, sondern auf die Spiele. Das stimmt. Natürlich, aber dann nach einigen Jahren, macht sich halt dann bemerkbar, wo eben, technisch da, ja, sagen wir mal, die der Hauptaugenmerk liegt, und dann sieht man, okay, jetzt gibt's aber Spiele, die sind dermaßen weit technisch davon entfernt, und dann gab's wieder ein bisschen mehr Zulauf für Sony und Xbox 360. Aber wollen wir nicht vergessen, dass die Wii Marktführer war. Das wird bei der Wii U so, es tut mir furchtbar leid, ja, auch vor allem für meinen Bekannten, der absoluter Nintendo-Fan ist, noch stärkerer Nintendo-Fan ist als ich. Das wird mit der Wii U nicht passieren. Die Wii U wird niemals die Marktführerschaft übernehmen, das steht fest. Firmen weigern sich ja schon, die als Next-Gen-Konsole zu bezeichnen, und das ist unglaublich, ja. Und wenn man das sagt, okay, Next Generation Konsole, ist ja natürlich jetzt klar Marktführer, ja, Wii U. Weil es gibt ja noch keine andere. Aber die Verkaufszahlen, auch wenn sie okay waren, wir werden sehen, wenn die PS4 und die Xbox One rauskommt, dann dauert das wahrscheinlich nur wenige Wochen, und dann ist es vorbei. Also eine richtige Marktführerschaft mit Konkurrenz wird es nicht geben für die Wii U, da bin ich mir ganz sicher. Leider, muss ich sagen. Und das kommt eben daher, weil Nintendo das zu früh rausgebracht hat. Jetzt, wenn jetzt zusammen auf der E3 das vorgestellt wäre, mit dem neuen Controller, der bahnbrechend ist, ja, ein Tablet sozusagen, ein Tablet mit Game Controller integriert als Hauptcontroller für die Wii U, und was da alles möglich ist, fantastisch ist das, ja. Von den Spielen her könnte man damit ganz fantastische Sachen machen, die überhaupt nicht die Konkurrenz irgendwie hinkriegen könnte, weil einfach die technischen Möglichkeiten dazu gar nicht vorhanden sind. Ja, aber das Problem ist, dass eben die Konsole, die jetzt rauskam, nicht mehr als neue Konsole gilt, wenn PS4 und Xbox One Ende des Jahres rauskommen, und gleichzeitig auch wieder, wenn auch nicht so stark, aber wieder technisch den anderen unterlegen sind, ja, die neuen Konsolen von Nintendo, und das ist dann eben das Problem. Ja. Also gut, was soll man machen? Ja, es ist halt mal so. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem Konsolenkrieg, und das wird jetzt abgehen. Ich sehe es schon in den Foren und in auf Google Plus in den Diskussionen, wie sich da die Sony-Fans und Microsoft-Fans gegenseitig wieder an die Gurgel gehen, ja, und das ist auch ein Grund, warum ich hier deutlich sagen kann, dass die Wii U da außen vor ist, weil bei der ganzen Diskussion sehe ich keine Wii U-Fans, die sich da äußern, und das ist nichts Gutes, denn vorher war ja der Konsolenkrieg Nintendo gegen PS4 und gegen PS3 und Xbox 360. Ja. Also Nintendo gegen beide. Und jetzt ist die beiden untereinander, und Nintendo ist gar nicht mehr im Gerede. Schade, schade, schade. Mensch. Gut, sind wir schon wieder am Ende. Ja. Und wie immer am Schluss, fast immer am Schluss, bringe ich noch was Kurioses. Also nichts für schwache Nerven, Leute. Ich habe das verlinkt. Ja, Was in Japan momentan total in ist, ihr werdet es nicht glauben. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Eyeball Licking. Ja. Und das heißt, sich gegenseitig am Augapfel lecken. Das ist kein Witz. Das ist momentan total in. Es gibt sehr, sehr viele Videos darüber. Licking the Eyeball. Ich kann es nicht fassen. Ist das gesund? Ich weiß ja gar nicht. Ja. Ob das so gesund ist für die Augen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn ich das... ich stelle es ja gerne mal auf der Straße sehen, wenn das zwei machen. Ja. Ist ja der Hammer. Eyeball Licking. Guckt euch mal das Video an. Wie gesagt, braucht starke Nerven. Am besten nehmt ihr noch ein paar Baldrian davor. Und wenn ihr Kontaktlinsenträger seid, dann stellt schon mal alle eure Sachen bereit, die ihr braucht, um dann die Kontaktlinse rauszunehmen und schnell zu waschen. Denn man kriegt hier deutlich ein komisches Gefühl ins Auge, wenn man sich das Teil, wenn man sich diese Videos zu lange anguckt. Ne? Also ich habe euch gewarnt, wenn ihr es trotzdem riskieren wollt. Der Link war übrigens ein Artikel auf Mashable. Der Link befindet sich in den Begleitnotizen hier für diesen Podcast. Und das sage ich jetzt auch gleich, wo ihr das findet. Denn das war's jetzt für heute wieder von der Rios Wohnsicht. Ihr findet die ganzen Links und Informationen, ich mache es heute mal andersrum, findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com. wochensicht.thenetcasts.com. E-Mails könnt ihr mir schreiben unter rio@thenetcasts.com, rio wieder mit y und immer die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Ja. Und ganz wichtig, Diskussionen und so weiter auf Google Plus. Rios Wochensicht hat eine eigene Page dort, natürlich schon seit eh und je. Google Plus findet ihr, unter Google Plus findet ihr die Rios Wochensicht auch dort, da geht am meisten auch ab. Haha, ja, genau. damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!